Ich versuch jeden Tag weniger an dich zu denken, weniger zu träumen und in Träumen nicht den Hals verrenken. Meine Gefühle wieder in sortierte Bahnen lenken. Doch wenn ich ehrlich bin, kann ich mir das recht gut schenken. Ich seh noch den gleichen Weg wie zuvor, kein Schritt näher dran, kein Meter voran. Und mit dem Morgen mach ich mich auf, alles bleibt wie gewohnt. Hab mir die Zeit ein bisschen schöner getrunken, die Tage verstreichen, ich wär beinahe versunken. Hab meinen Einsatz verpasst, hab's nicht versucht, komm nicht mehr zum Zug. Ich bin verloren und ich weiß es, bin mir nicht mehr eigen. Schreib meinen Namen auf und suche mich per Kleinanzeige. Hab deine Nummer doch, ich weiß genau, ich würd's vergeigen. Ein neuer Tag geht verloren, ohne dich zu neigen. Ich seh noch den gleichen Weg wie zuvor, kein Schritt näher dran, kein Meter voran. Und mit dem Morgen mach ich mich auf, alles bleibt wie gewohnt. Hab mir die Zeit ein bisschen schöner getrunken, die Tage verstreichen, ich wär beinahe versunken. Hab meinen Einsatz verpasst, hab's nicht versucht, komm nicht mehr zurück.